Licht rein. Diese Schule ist aus und man steht ein wenig kahl. Doch in eine neue Schule tritt man ein. In die Schule des Lebens und da heißt es nun bestehen. Was erwartet mich nach dem neuen Plan? Eine Spur Angst muss ich mir schon eingestehen. Doch dazu auch eine Spur Größenwahn. Dieser Welt. Manchmal irgendwo wird man sich wiedersehen. Und man wird wiedersehen, wie eine alte Schule hält. Judas aber wird vor die Feinde gehen. Denn die Schule des Lebens kennt den Zeigefinger nicht. Hier ist jeder Mensch in sich ein Scheideweg. Einer verliert, einer findet sein Gesicht, einer wird Kolleg, einer Privileg. Also Leute, den Riemen fest und die Schnauze in den Wind. Wer hält da noch fest den Rest vom guten, wahren Kind? Ja, fort, nur fort. Im Backekuchenhaus rufen all die knusprig braun gebrannten Brötchen aus. In dem roten Schulhaus bin ich heute zum letzten Mal und die Pauker sah noch nie so freundlich drein. Diese Schule ist aus und man steht ein wenig kahl, doch in eine neue Schule tritt man ein.